Na, nach meiner Meinung, das ist doch klar, haben wir Deutschen erstens bis zehntens Grund uns zu freuen, dass diese verfluchte Diktatur zusammengebrochen ist und dass die Teilung unseres Vaterlandes beendet ist. Wer sich darüber nicht freuen kann, Mensch, mit dem möchte ich nicht mal übers Wetter reden. Das ist doch widerlich, wer dermaßen das Maß der Dinge in der Weltgeschichte, in der wir uns bewegen, vergisst, vor lauter Nägel beißen und eigene Seelenläuse kratzen. Natürlich ist dann, wenn es passiert, alles viel komplizierter und langwieriger und schwieriger, als man gedacht hat. Das ist nun mal so im Leben. Dann kann man von mir aus elftens auch wieder an zu meckern und zu jammern und zu klagen fangen. Das ist ja alles begründet. Aber erstens bis zehntens sollen wir wissen, wo Gott wohnt und wo der Mensch sich bewegt. Und er bewegt sich auf einer sehr schwierigen Erde. Und wir haben ein riesiges Glück gehabt. Herr Biermann, von 1953 bis 1976 lebten Sie in diesem Staat, den es seit 10 Jahren nicht mehr gibt. Ist dieses Kapitel in irgendeiner Weise für Sie abgeschlossen, abgehakt? Nur, ich könnte sagen, jetzt ja, denn ich habe ein Jahr wieder in Berlin gelebt. Sie wissen, ich lebe ja seit der Ausbürgerung 1976 wieder in meiner Vaterstadt Hamburg, bin aber nun mit Kind und Kegel in Berlin gewesen, ein Jahr, habe dort gearbeitet und der Zusammenprall mit dieser hassgeliebten Stadt, insbesondere natürlich mit Ostberlin, wo ich ja hingehöre, hat mich bewegt, hat mein Gemüt erschüttert, im Guten wie im Schlechten. Und ich habe neue Lieder und Gedichte geschrieben. Die können Sie doch, wie heißt das, Paradies auf Erden. Uff, natürlich berlinerisch, ein Berliner Bilderbogen. Und in diesen neuen Liedern und Gedichten, da habe ich im Grunde, will nicht sagen, den Sargdeckel raufgelegt, denn es ist ja keine Leiche, aber ich habe mit diesem Kapitel abgeschlossen, zunächst mal. Was ist schon abgeschlossen in einem Menschenleben? Wenn man tot ist, dann ist abgeschlossen, vorher gar nicht. Heute vor 50 Jahren, ich habe es also erwähnt, wurde diese DDR gegründet. Haben Sie im Rückblick im Umgang mit diesem Regime in Ostberlin auch Fehler gemacht? Ich glaube, ich hatte gar keine Möglichkeit, Fehler zu machen. Soll ich Ihnen die Wahrheit sagen? Aber immer. Wenn die mich 1965, war das, da war ich 29 Jahre alt, wenn die mich nicht verboten hätten, im 11. Plenum, mit Pauken und Trompeten, wenn sie mich nicht zum Staatsfeind gestempelt hätten, dann hätte ich Fehler machen können und wahrscheinlich sogar müssen. Wissen Sie, was ich gemacht hätte? Ich hätte genau wie die anderen herumgeeiert und hätte versucht, Kompromisse zu machen und schlau zu sein und wäre am Ende der Dumme gewesen, wie andere auch. Ich wollte doch gerne der brave, gute Junge sein, aber sie haben es mir, diesen schlechten Weg sozusagen, haben sie mir abgeschnitten, den ich gerne gegangen wäre, wie andere auch. Ich bin nicht als großer Held auf diese Bühne da gestolpert, sondern ich wollte durchkommen, wie andere Leute auch, mit meinem Affenzucker geben und meine Lieder singen und ein bisschen pfiffig sein, ein bisschen frech sein. Aber den Drachen töten mit meinem Holzschwert, das war viel zu schwer für mich. Aber durch das Verbot, in das sie mich reingeknüppelt haben, blieb mir gar nichts weiter übrig, als tapfer zu sein. Herr Biermann, ist bei der Abwicklung der DDR nach 89 etwas auf der Strecke geblieben, was es wert gewesen wäre zu erhalten? Nein. Ich sage jetzt erstmal kurz und falsch nein in diesem kurzen Interview im Radio. Weil ich bin nicht der Meinung, dass DDR und Westdeutschland, Bundesrepublik und DDR, dass das sozusagen zwei kompatible Computer sind, die man zusammenstecken könnte und müsste, damit aus beiden guten Elementen das noch bessere hervorgeht. Das halte ich für eine ganz und gar falsche Welt, Beschauung von Leuten, die es entweder nicht wissen oder davon leben, dass sie es nicht wissen. Helfen Sie uns zum Schluss noch bei einer Antwort auf die Frage, die sich viele stellen. Wie kann es sein, dass die Nachfolgepartei der SED, die PDS, heute in mehreren ostdeutschen Bundesländern die zweitstärkste politische Kraft ist? Das gefällt mir so wenig wie anderen Leuten. Ich würde aber eher umgekehrt sagen, es ist toll, dass nach zwei Diktaturen schon 80% der Leute keine Diktatur mehr wählen. Wissen Sie was? Mir fiel das auf in den letzten Tagen. Ich habe mich erinnert, es gab eine Umfrage, wie sagt man, Meinungsumfrage in der Bundesrepublik, im Westen, nach dem Kriege, nach der Nazizeit, nach 45, ein paar Jahre später. Und die war anonym und repräsentativ. Wissen Sie, wie viele Leute damals die NSDAP gewählt hätten, wenn sie nur hätten wollen dürfen? Sie werden es mir gleich sagen. Naja, zufällig auch ungefähr 20%. Das ist kein Wunder. Die Sklaven kommen aus der Sklaverei und sie haben sich gewöhnt an die Fleischtöpfe und sie haben sich gewöhnt an diese Sicherheit. Sklaverei ist ja auch ein wunderbar bequemes Leben, wenn man die Schnauze hält und sich beugt und alles tut, was man soll.